Father in heaven, thank you for this Mother's Day of year 2004. Danke für diesen Muttertag 2004. And thank you for our friends listening on the website. Und danke für unsere Freunde, die uns vom Internet aus zuhören. From around the world. Auf der ganzen Welt. And bless them, we pray. Segne sie auch. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to read something from 2 Timothy 1. Ich möchte von 2. Timotheus 1 was vorlesen. Starting with verse 5. Vers 5, bitte schön. Paul writes to Timothy. Paulus schreibt an Timotheus. For I am mindful of the sincere faith within you. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Now this word sincere. Dieses Wort sincere. Is an hypokritis. Das heißt eben im Griechischen an hypokritis. Unhypocritical. Also nicht hypocritical, hypokritisch. Or we could say the real thing. Das Wahrhaftige, das Wahre. I am mindful of the real kind of faith within you. Du erinnerst mich an das Wahre, an den wahren Glauben. Which first dwelt in your grandmother. Der zuerst in deiner Großmutter war. How many grandmothers here? Raise your hand. Wie viele Großmütter? Noch einmal. It was first in grandma. Es war zuerst bei der Großmutter. And never forget that. Vergesst das nicht. In your grandmother Lois. In deiner Großmutter Lois. And in your mother Eunice. Und in deiner Mutter Eunike. And I am sure that it is in you as well. Und ich bin auch überzeugt, dass es in dir ist auch. For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. For God has not given us a spirit of timidity. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. And it's not the word fear here, but it's the word cowardliness. Es ist hier eher nicht das Wort Furcht, sondern das Wort Feigheit. Like wimpy. Also feig halt. Yeah, it's like timid. It's so cold out. Ja. Einfach zaghaft, einfach feige. I don't want to go in the water, Mommy. It feels cold. Ich will nicht ins Wasser, weil es so kalt ist. Get in the water. Los, mach, dass du ins Wasser kommst. That's where the older brother comes in. Das ist, wenn der ältere Bruder kommt. What did you say? Was hast du gesagt? He said the water's cold. Er hat gesagt, das Wasser ist kalt. That's what I thought you said. Come das habe ich mir gedacht. Splash. Mach, dass du reinkommst. Splash. Right. That's where the older brother comes das in. Das ist dann, wenn der alte Bruder, now, der ältere Bruder kommt. This faith, dieser Glaube, real faith, dieser wahrhaftige Glaube, was in grandma. Der war in der Großmutter. And this real faith, und dieser wahrhaftige Glaube, was then in her daughter. War dann in ihrer Tochter. And this real faith, und dieser wahrhaftige was Glaube, then in Timothy. War dann in Timotheus. Mom passes things on. Die Mutter hat Dinge weitergegeben. It's amazing privilege to be a mother. Es ist wirklich ein Privileg, eine Mutter zu sein. The effect that we can have on our children. Die Auswirkung, den Einfluss, den wir haben können auf unsere and Kinder. Our grandchildren. Und Enkelkinder. God is called El Shaddai, Almighty God. Gott hat den El-Shaddai, den Allmächtigen genannt. El means God. All ist Gott. And Shad means breast. Shad ist Brust. El Shaddai means El Shaddai. The great one who nourishes us. Der Große, der uns ernährt, der Großhafte, Großartige. God is both our father and our mother. Gott ist unser Vater und unsere Mutter. And when Jesus stood over Jerusalem on that day, und als Jesus über Jerusalem stand, he said, Jerusalem, damals, Jerusalem, sagte Jerusalem, Jerusalem, I would have taken you under my wings as a mother hen takes her chicks. Ich hätte dich unter meine Flügel genommen, wie eine Henne ihre Küken. But you would not. Aber ihr habt es nicht wollen. God is a mother to us. Gott ist auch uns eine Mutter. And mothers have such an awesome privilege. Und Mütter haben so ein erstaunliches Privileg. An opportunity to impart something to their children. Etwas weiterzugeben, in die Kinder hineinzulegen. Now here's a few things that my mom imparted to me. Hier sind ein paar Dinge, die meine Mutter mir weitergegeben hat. She taught me to be tough. Sie hat mir gesagt, ich soll hart sein. She said, if you fall out of the tree and break your neck. Also wenn du vom Baum abstürzt und dir das Genick brichst. You can't go to the store with me. Kannst du nicht mehr ins Geschäft mit mir gehen. She taught me to know God. Sie hat mir beigebracht, Gott kennenzulernen. She said, you better pray. Ich rate dir zu beten, that comes out of the carpet. Dass das aus dem Teppich wieder rausgeht. Mom taught me justice. Und sie hat mir Gerechtigkeit gelehrt. She said, one day, eines Tages you'll have kids wirst, just like wirst you. Du Kinder haben, die genauso sind wie du. She taught me to fear the Lord. Sie hat mir die Furcht, die Gottesfurcht gelehrt. She said, just wait until your father gets home. Sie hat mir gesagt, wart, bis der Papa nach Hause kommt, na wart. She taught me true love. Sie hat mir wahre Liebe gelehrt. She said, I wouldn't make you do it. Ich würde dich nicht zwingen, das zu tun, if I didn't love you. Wenn ich dich nicht lieben würde. Thanks, Mom. Danke, Mutti. She taught me the essence of life. Sie hat mir das Wichtigste des Lebens gelehrt. I said, it's not fair. Ich sagte, es ist nicht fair. And Mom said, und die Mutti sagte, life is not fair. Das Leben ist nicht fair. She taught me to be punctual. Sie hat mir Pünktlichkeit gelehrt. She said, do I have to send you an invitation? Sie hat mich gefragt, soll ich dir eine Einladung schicken? Sit down and eat. Setz dich hin und iss. She taught me obedience. Sie hat mir Gehorsam gelehrt. I didn't ask who put it there. Ich habe nicht gefragt, wer es dort liegen gelassen hat. I said, ich sagte, pick it up. Heb's auf. She taught me power. Sie hat mir Kraft gelehrt oder Macht. She said, I brought you into this world. Sie sagte, ich habe dich in diese Welt gebracht. I can take you out of this world. Ich kann dich aus dieser Welt auch wieder rausnehmen. She taught me the futility of manipulation. Sie hat mir die Nichtigkeit oder die Hoffnungslosigkeit von Manipulation gelehrt. So you're running away, huh? Also willst du weglaufen? Send me a postcard when you get there. Schick mir eine Ansichtskarte, wenn du dort bist. She taught me the difference between feelings and reality. Sie hat mir den Unterschied zwischen Gefühl und Realität beigebracht. She said, you don't have to like me. Du musst mich nicht mögen, sagte sie. I'm your mother. Ich bin deine Mutti. She taught me to understand the pleasures of life. Sie hat mir gelehrt, die Freuden des Lebens zu lernen. She said, you will eat it. Sie sagte, du wirst es essen. And you will like it. Und es wird dir schmecken. She taught me what I really wanted. Sie hat mir gelehrt, was ich wirklich will. She said, you don't want to clean your room? Sie sagte mir, du musst nicht das Verlangen haben, deinen Raum zu reinigen, dein Zimmer. You don't have to want to clean your room. Du musst das Verlangen ja gar nicht haben. And then she taught me life after death. Und dann hat sie mir auch das Leben nach dem Tod gelehrt. She said, you'll miss me when I'm gone. Sie sagte, du wirst mich vermissen. Ich werde dir fehlen, wenn du weg bist. So now turn with me to Genesis chapter 38. Gehen wir zum 1. Mose 38. In Matthew chapter 1. In Matthäus Kapitel 1 there are five women mentioned in the genealogy of Jesus Christ. Werden fünf Frauen in dem Geschlechtsregister von Jesus Christus erwähnt. This is unusual. Das ist ungewöhnlich. And these five women had something in common. Und diese fünf Frauen hatten etwas gemeinsam. It was the same thing that Lois passed to Eunice. Und das ist genau das, was die Lois der Eunike weitergegeben that hat. They passed to Timothy, dass sie Timotheus weitergegeben that Timothy haben. Had lost sight of. Und das, was Timotheus aus den Augen verloren hatte. It's called tenacity. Und das ist die Hartnäckigkeit. Or tenaciousness. Eben hartnäckig sein. Now, die Hartnäckigkeit. Hartnäckig in German is like a negative thing. Hartnäckig im Deutschen mag was Negatives sein. But tenaciousness is positive. Hartnäckig ist positiv. Tenacity is the word we can say tenaciousness. Es ist eben diese Hartnäckigkeit. And we're going to put it with the word tenacious faith. Und wir werden jetzt das zusammen verbinden mit hartnäckigem Glauben. Because some people have a tenacious personality. Manche Leute haben eine hartnäckige Persönlichkeit. But this is not what we're talking about. Darüber sprechen wir heute nicht. We're not talking about getting my way. Es geht nicht darum, seinen Willen durchzusetzen. We're talking about people who are not content. Wir sprechen über Leute, die nicht zufrieden sind. With something less than God's plan. Mit weniger als mit Gottes Plan. And they are tenacious. Und sie sind hartnäckig. That means they're like a pit bull. Sie sind eben wie ein Pitbull. That means when they grab on to a promise, they don't let go. Wenn sie sich verbeißen in einer Verheißung, dann lassen sie nicht los. Now when a pit bull bites onto something, wenn ein Pitbull sich wo hineinbeißt, he doesn't let go. Lässt er nicht mehr aus. You have to kill these dogs sometimes to save somebody. Man muss diese Hunde vielleicht töten, um wen zu retten. Because pit bulls are tenacious. Weil die Pitbulls, die sind hartnäckig. Right? They don't let go. Die lassen nicht aus. And this is what these five women were like. Und diese fünf Damen waren so. The first one, die erste. Who was the first one? Tamar. Das war die Tamar. A tenacious woman. Eine hartnäckige Frau. In faith. Im Glauben. The second was Rahab. Die zweite war die Rahab. The third one was Ruth. Die dritte war die Ruth. The fourth one was Bathsheba. Die vierte war Bathsheba. And the fifth one was Mary. Die fünfte war Maria. And because of their tenacity, und wegen ihrer Hartnäckigkeit, in light of God's promises, bezüglich Gottes Verheißungen, of blessing, vom See auf Segen, these women are in the line of Jesus Christ. Sind diese Frauen in dem Geschlechtsregister von Jesus Christus? And they were mentioned in the genealogy. Und werden erwähnt in den Ahnenregister, in den Vorfahrenregister. Was sonst nie passiert. Only men are mentioned. Sonst werden nur Männer erwähnt. But these women were so amazing. Doch diese fünf Frauen waren so erstaunlich. We want to talk about one today. Heute werden wir eine besprechen. The first one, Tamar. Die Tamar. And die we erste. Find this in Genesis 38. Und das finden wir in 1. Mose Kapitel 8. Now starting in verse 6. In Vers 6. Now Judah took a wife for his firstborn. Und Judah nahm für seinen Erstgeborenen eine Frau. And her name was Tamar. Der Name war Tamar. But Judah's firstborn was evil in the sight of the Lord. Aber der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. So the Lord took his life. So ließ der Herr ihn sterben. Then Judah said to Onan. Da sagte Judah zu Onan. Go to your brother's wife and perform your duty as a brother-in-law to her. Geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein. And raise up offspring for your brother. Und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen. Onan knew that the offspring would not be his. Aber da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden. So it came about that when he went into his brother's wife, he wasted his seed on the ground. Geschah es, wenn zu der Frau seines Bruders einging, dass den Samen auf die Erde fallen, in order not to give offspring to his brother. Und verderben ließ, und seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. But what he did displeased the Lord. Und es war böse in den Augen des Herrn. So he took his life. Also, so ließ auch ihn sterben. Three sons, drei Söhne, two are dead. Zwei sind tot. One left. Einer übrig. And he's a young boy. Und ist ein junger, ist noch ziemlich jung. Then Judah said to his daughter-in-law Tamar. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar. Remain a widow in your father's house until my son Shelah grows up. Bleibe Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Shelah groß sein wird. Now we're like probably talking about a kid like Josh. Aber stell dir vor, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Junge wie Josh. Tamar ist like, und die Tamar, you gotta be kidding me, right? Das soll wohl ein Scherz sein. Yeah, wait in your father's house until he grows up, and ja, then warte im Haus deines Vaters, bis erwachsen ist. He can fulfill the duty. Und kann dann diese Pflicht nachkommen. This is what she did. She waited. Und sie wartete. Tamar remained a widow in your father's house. She said, remain a widow in your father's house until Shelah grows up. For he thought, I am afraid that he too may die like his brothers. Verse 11. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter Tamar, bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Shelah groß sein wird. Denn sagte sich, dass nicht auch sterbe wie seine Brüder. So Tamar went and lived in his father's house. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Now after a considerable amount of time, als nun viele Tage vergangen waren, could be 10, 15 years later, das können auch 10 oder 15 Jahre gewesen sein. Shua's daughter, the wife of Judah, died. Da starb die Tochter Shuas, Judas Frau. And when the time of mourning was ended, Judah went up to his sheep shearers. At Timnah, he and his friend Hira, the Adullamite. Und als Judah getröstet war, ging zu seinen Schafscherern hinauf nach Timnah. Und sein Freund Hira, der Adullamiter. And it was told Tamar, behold, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. Und es wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timnah hinauf, um seine Schafe zu scheren. Now this story is amazing. Die Geschichte ist wirklich erstaunlich. And we had a rap about this today at the Chinese restaurant. Wir haben beim chinesischen Restaurant heute darüber gesprochen. And people were just, women especially, were just shaking their heads. Und manche Damen haben ihren Kopf geschüttelt. You gotta think, this woman was tenacious. Diese Frau war hartnäckig. Das muss man sich immer vor Augen halten. She was looking at circumstances in front of her. Sie hatte Lebensumstände vor sich. She knew about the blessings of God. Sie wusste Bescheid vom Segen Gottes. And she knew those blessings were going to come through her offspring. Und sie wusste, dass dieser Segen durch ihre Nachkommenschaft kommen wird. And she was much like the woman in Luke 18. Und sie war sehr ähnlich wie jene Dame in Lukas 18. The old widow, die alte Witwe, who demanded her right, die ihr Recht forderte. And she was not getting her right. Doch sie bekam nicht Recht. Now this kind of discontentment is noble in the eyes of God. Diese Art von Unzufriedenheit ist nobel, edel in den Augen Gottes. Because what God has promised us, denn was Gott uns versprochen is hat, our right. Das ist unser Recht. In Hebrews 11:1, Hebräer 11:1, in the Amplified Version, in der erweiterten Übersetzung, da it steht, says that faith is the title deed, Glaube ist das Besitzrecht, of things hoped for, der erhofften Dinge. It is the title deed. Es ist das Besitzrecht. That means by faith I own and possess what God has promised me. Im Glauben nehme ich ein Besitz von den Dingen, die Gott verheißt. It is mine. Sie sind meine. He promised eternal life in John 3:16. Er hat ewiges Leben versprochen, Johannes 3:16. Whosoever would believe in him, his son, would have eternal life. Wer auch immer an seinen Sohn glauben möge, wird ewiges Leben haben. I believe. Ich glaube. An eternal life is mine. Und das ewige Leben gehört mir. And faith is the title deed. Und Glaube ist das Besitz. I have a right to that eternal life. Ich habe ein Anrecht auf dieses ewige Leben. And no one has the right to try to take my right away. Und niemand hat das Recht, mir dieses Recht zu nehmen. No religious leader. Kein religiöser Führer. When I was became born again at 18 years old. Als ich als 18-Jähriger wiedergeboren wurde. The leader of my church. Da war der Führer meiner Gemeinde. Said to me, "Ah, Rob, you're just..." It's emotional. Rob, das ist einfach nur ein Gefühl. It's gonna come and go. Das wird schon wieder weggehen. Really? Wirklich? Well, I don't think so. Ich glaube nicht. And you know what? Und weißt du was? I think I'm gonna find another church. Ich glaube, ich suche mir auch eine andere Gemeinde. With another leader. Mit einem anderen Führer. Because in my spirit I am grieved. Weil in meinem Geist bin ich wirklich getrübt. And no one has the right to deny me of my right Keiner to hat God's das promises. Recht mir das Recht, das hat das Recht mir das Recht auf Gottes Versprechungen zu verleugnen. And Judah was denying Tamar her right. Aber Judah hat der Tamar ihr Recht, was ihr zusteht, verleugnet. He was just indifferent. Er war gleichgültig. Let's just kind of forget about this thing. So auf die Art reden wir nicht mehr darüber. Was heißt vergessen? Wait a minute. I have a spiritual gift. Moment, ich habe eine geistige Gabe. I want to be used in his kingdom. Ich will in seinem Königreich benutzt. Just relax. Just keep the seat warm. It'll be fine. Halt den Sitz gewärmt. That's sei right. Ruhig. Sunday's enough. Sonntag ist genug. Make sure you put money in the spender and Sunday's enough. Sagt, kümmere dich darum, dass genug Geld in der Spende ist. Sonntag ist genug. Yeah, no problem. Kein Problem. No, wait a minute, preacher. Moment, Prediger. The Bible says I have a gift. Die Bibel sagt, ich habe eine Gabe. The Bible says I have a calling. Die Bibel sagt, ich habe einen Ruf. Wait a minute. You're not going to stop me from this. Du wirst mich nicht aufhalten. And this is tenacity. Das ist Hartnäckigkeit. This is a tenacious faith. Das ist ein hartnäckiger Glaube. I'm going to be a pit bull. Ich bin jetzt ein Pitbull. I'm not going to let go of the promises of God. Ich lasse die Verheißungen Gottes nicht los. I'm not letting any religious leader. Ich lasse religiöse Führer mich nicht davon abhalten. Familienmitglied. Any friend. Freunde. Any spirit. Irgendwelche Geister. Any Situation. I'm going to have a tenacious faith. Ich habe einen hartnäckigen Glauben. I'm going to hold on to the promises like a pit bull. Ich verbeiß mich in seine Verheißungen wie ein Pitbull. This is what Timothy lacked. Das fehlte dem Timotheus But noch. But he had a real faith. Doch hatte einen wahrhaftigen Glauben. But he was not tenacious. Aber es fehlte ihm noch die Hartnäckigkeit. He was timid. Er war furchtsam. It wasn't in his grandmother. Seine Großmutter nicht. His grandmother had heard about this. She would have given him some words. Die Großmutter, wenn ihr das zu Ohr gekommen wäre, die hätte es ihm schon gesagt. Timothy, wake up, young man. Timotheus, wach auf. What's this fear all about? Was fürchtest du da? God hasn't given us a spirit of fear. Gott hat uns doch nicht den Geist der Furcht gegeben. We're gonna have the Apostle Paul write you a letter. Die werden Apostel Paul auftragen, dir einen Brief zu schreiben. Who knows what happened, right? Wer weiß, was passiert ist da? Now watch this. She's amazing. Sie ist erstaunlich. These five women Diese are amazing. Fünf Frauen sind wirklich erstaunlich. They had the kind of faith a lot of women in this room have. Die hatte diese Qualität Glauben, die viele Damen hier haben. And they had the kind of faith a lot of men in this room have. Und haben aber auch den Glauben, die viele Männer in diesem Raum they haben. The kind of faith all of us can have. Den Art von Glauben, den alle von uns haben können. Watch what she does, verse 14. Vers 14, passt auf. So she removed her widow's garments. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab. And covered herself with a veil and wrapped herself. Bedeckte sich mit einem Schleier. And sat in the gateway of Enam. Und verhüllte sich. Dann setzte sie sich an den Eingang von Enaim. Which is on the road to Timnah. Das am Weg nach Timnah liegt. For she saw that Shelah had grown up. Denn sie hatte gesehen, dass Shelah groß geworden war. This is the youngest son. Das ist der jüngste Sohn. And she had not been given to him as a wife. Und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Wait a minute here. Moment. Pass auf. You're not going to forget me. Ihr werdet mich nicht vergessen. God did not forget me. Gott hat mich nicht vergessen. The promises are still valid for me. Die Verheißungen sind noch immer aufrecht für mich. You forgot me, but I'm holding on. Ihr habt mich vergessen, ich halte mich fest. So she had a plan. Also hatte sie einen Plan. Verse 15. Vers 15. When Judah saw her, he thought she was a harlot. Und Judah sah sie und hielt sie für eine Hure. So much for Judah, right? Also so geht's, so ist der Judah. For she had covered her face. Denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. So he turned aside to her. Und er bog zu ihr ab. By the road and said. An den Weg und sagte. Here now, let me come into you. Wohlan, lass mich zu dir eingehen. Oh my goodness. Oh du meine Güte. Oh my goodness. Oh du meine Güte. Hello, young maiden. Hallo junge Dame. Would you have sex with me? Möchtest du mit mir Sex haben? For he did not know she was his daughter-in-law. Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. And she said, "What will you give me that you may come into me?" Sie aber sagte, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Verse 17. 17. He said, therefore, "I will send you a young goat from the flock." Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. She said, moreover, "Will you give me a pledge until you send it?" Sie sagte, wenn du einen Pfand gibst, bis du es sendest. He said, "What pledge shall I give you?" Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? And she said, "Your seal and your cord and your staff that is in your hand." Sie sagte, deinen Siegelring, deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. So he gave them to her. Da gab er es ihr. And und in plain words, he had sex with her. Hatte er Sex mit ihr? And she got pregnant. Und sie wurde schwanger von ihm. And then she disappears. Dann verschwindet sie. With the cord mit and the dieser seal Schnur, and mit the staff. Dem Siegelring und dem Stab. And the guy comes with the goat. Und er kommt mit dem Ziegenböckchen. Hey, anybody see that harlot around here? Hat jemand diese Prostituierte gesehen? Which one? Welche? You know, the real pretty one that was over there on the side. Diese hübsche da auf der Seite. Never seen her. Don't know what you're talking about. Nie, weiß nicht, worüber du sprichst. She was just sitting there. Die saß doch da. She was waiting. Sie wartete. I don't know of any. Ich kenne keine. She was gone. Sie war weg. Well, verse 24. Vers 24. Now it came about 3 months later that Judah was informed. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Judah berichtet. Your daughter-in-law Tamar has played the harlot. Deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben. And behold, she is also with child by harlotry. Und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Then Judah said, da sagte Judah, bring her out and let her be burned. Führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Nice guy, huh? Es ist ein toller Kerl. Ist Patriarchs, das. Nice people. Die Patriarchen waren wirklich wow. Tolle Leute. It was while she was being brought out that she sent to her father-in-law saying, als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihn sagen, I am with child by the man to whom these things belong. Von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Would you have done this? Hättest du das gemacht? People at the table today said, I would never have done that. Leute am Tisch heute Mittagstisch hätten gesagt, das hätten sie nie gemacht. This woman was facing a godless future. Diese Frau sah auf eine gottlose Zukunft. She was facing a future. Eine Zukunft. Where people were denying her the promises of God. Wo Leute ihr die Verheißungen Gottes verleugneten, vorenthielten. Her legal right. Ihre Rechte, ihre eigenen Rechte Lord. Vor dem Herrn. And she began to think. Und sie fing an zu denken. She was a tenacious woman. Sie war hartnäckig. And her method is a little bizarre here, I must admit. Ihre Methode ist ein bisschen außergewöhnlich, muss ich zugeben. But that's not the issue. Darum geht's aber nicht. The issue is the attitude inside of her. Aber es geht um die Einstellung, die in ihr drinnen ist. The faith. Der Glaube. In God. An Gott. Okay, let's go to verse. Okay, she said, please examine and see whose ring and cords and staff are these. Und sie sagt, untersuche doch, wem diese Siegel und diese Schnur, dieser Stab gehört. Verse 26. 26. Judah recognized and said. Da untersuchte es und sagte. He recognized them. Jetzt erkennt es auf einmal. He comes over. Er schaut sich das they're gonna, an. They're gonna burn her. Sie machen schon das Feuer bereit. What are you telling me about Tamar? Was sagt ihr mir über die Tamar? Pregnant? Schwanger? Burn her! Verbrennen soll man sie. Bring her out, burn her! Führt sie herein, verbrennt sie. Tamar has a message for you, Judah. Tamar hat eine Botschaft. Die hat dir was zu sagen. She has some possessions. Sie hat etwas. Besitzt etwas. She says she can prove who the man is. Sie kann beweisen, wer der Mann the ist. The father of the child. Der Vater des Kindes. Well, let's just go over and see them. Na gut, schauen wir uns das an. Yes, this is his ring. Das ist sein Ring. Let me see that here. Schauen wir uns das an. Oh, that's a nice ring. Schöner Ring. I used to have one just like that. So einen habe ich auch besitzt. What else has he got? Oh, a cord, huh? Aha, ein Schnur. Ah. Moment. I used to have one just like that too. So was habe ich auch gehabt einmal. That harlot took it. Oh, yeah. Ja, das okay. War eine Hure, die das genommen hat. What else do you have? Was hast du noch? I have a staff. Ich habe einen Stab. Ah. Aha. This looks exactly like mine. Der schaut aber aus wie meiner. Matter of fact. Eigentlich. It is mine. Der gehört mir. And he said, she is more righteous than I. Und er sagt, sie ist im Recht mir gegenüber. Wait a minute, you're not even righteous, Judah. What are you talking about? Moment mal, wo ist bei dir Gerechtigkeit, Judah? Inasmuch as I did not give her to my son Shelah. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Shelah nicht gegeben habe. And he did not have relations with her again. Und er erkannte sie künftig nicht mehr. And it came about at the time she was giving birth. Und es geschah zur Zeit, dass sie gebären sollte. That behold. Siehe, da waren there were twins in her womb. Zwillinge in ihrem Leib. Moreover, it took place while she was giving birth. Und es geschah, während sie gebar. One put out a hand. Da streckte einer die Hand heraus. And the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, "This one came out first." Und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, "Der ist zuerst herausgekommen." Now watch the parallel to 2 Timothy 1. Schau die Parallele zu 2. Timotheus 1. Timothy, you've got real faith in you. Timotheus, du hast richtigen Glauben gehabt. You've got tenacious faith. Du hattest hartnäckigen Glauben. You've got the kind of faith that grabs on to the promises of God and never lets them go. Du hattest den Glauben, der sich an den Verheißungen Gottes festbeißt und sie nicht loslässt. And it was in your mother. Das war in deiner Mutter and it was in your grandmother. Und in deiner Großmutter. And here, hier aber, watch what happens, pass auf, was hier geschah. As the attitude of faith, wie die Einstellung des Glaubens, the whole constitution of Tamar, die ganze Konstitution von der Tamar, is transmitted to this child. Wird auf das Kind übertragen. Now the midwife is there and Tamar is just looks like a balloon, you know. Die Hebamme ist jetzt da zum helfen und die Tamar sieht aus wie ein Ballon. I think she's actually standing. I think the Jewish woman just stood, oder right? Sind sogar die jüdischen Damen beim Gebären gestanden. You know? Es war einfach so hartnäckig. Right? Whether she was standing or lying, I don't know. Ich weiß jetzt nicht, ob sie stand anyway, oder lag. Was auch immer. While they're all watching, während sie zuschauen, and she's pushing, und sie hat eben die Wehen, sie presst. The midwife says, sagte dann die Hebamme, oh, I see a hand. Ich sehe eine Hand. Oh, yes. And this little hand comes out. Und die Hand kommt raus. And she says, give me a scarlet thread. Und sie sagt, gib mir einen roten Faden. And this little hand is dangling out of Mama. Und die Hand, die aus der Mutti raus, die da praktisch da pendelt, ties a thread on it. Kennzeichnet sie mit einem Faden. You are the firstborn. Du bist der Erstgeborene. You are the blessed one. Du bist der Gesegnete. You are the leader of the family. Der Führer, der Anführer der Familie. And then something very unusual happens. Und dann passiert aber etwas Ungewöhnliches. Something bizarre. Wieder was Bizarres. Verse 29. Vers 29. And it came about. Und es geschah. As he drew back his hand, als er seine Hand zurückzog, the hand went back in. Die Hand ist wieder verschwunden. Like, uh-oh. Oh. What? Was? He's gone. Ja, ist wieder futsch. What are you talking about? Was sagst du he da? He went back in. Er ist wieder zurück. Push. Press. Right. Look at this, right? Behold, his brother came out. Da kam sein Bruder heraus. Watch what the midwife says. Pass auf, was jetzt die Hebamme and sagt. Let's never forget this. Vergessen wir das nie. The midwife says to the other child who came out. Sie sagte zu dem anderen Kind, das herauskam. What a breach you have made for yourself. Was für einen Riss hast du um deinetwillen gerissen? What a blessing you have made for yourself. Was für einen Segen du für dich jetzt bewirkt hast. What a future you have made for yourself. Was für eine Zukunft du für dich selbst gemacht this hast. This little child had no idea. Dieses Kind hatte keine Idee. What his tenacity in the womb would mean. Was seine Hartnäckigkeit im Mutterleib noch bedeuten these würde. Two little boys in the womb. Zwei kleine Buben in just kind Mutterleib. Of fellowshipping with each other. Haben Gemeinschaft miteinander. They're communicating like whales, you know. Sie kommunizieren wie Wale. You know, in the womb, they can't see each other, but they can feel each other. Sie kennen einander nicht sehen, aber sie fühlen einander. Ja. Talking, you know, and then the one's like, I like it here. Und der eine sagt, es gefällt mir hier. Es ist hier so bequem. I don't want to leave. Ich will nicht raus. What's this? Was ist das? Feels like an earthquake. Es fühlt sich an wie ein Erdbeben. My goodness, we're being pressed. Oh meine Güte, no. Wir werden weiter befördert. Oh, no. Oh nein. Oh no, help me. Nein, oh, hilf mir. Nein. And he starts going out. Oh, und no. Er rutscht heraus und er sagt, nein, Hilfe. And the brothers in there thinking, what is with him? Bruder denkt sich, was ist da los? This guy's a wimp. Get out of my way. Feige, weg aus der Bahn. Oh, I don't want to be in here. Raus, ich will nicht mehr länger I'm da sein. Ich gehe da raus. He comes out. Und draußen ist er. Here I am. Da bin ich. And the midwife said, und die Hebamme sagt, you have made a breach. Du hast wirklich einen Riss it gemacht. Means you have made a breaking forth for yourself. Einen Durchbruch für dich errungen. Little boy, oh man, oh, kleiner you Junge. Don't know what you've just done for yourself. Kleiner Junge, du weißt gar nicht, Baby, du weißt gar nicht, was du für dich selber bewirkt hast. The tenaciousness of the mother was in this boy. Das heißt, dass diese Hartnäckigkeit der Mutter in diesem kleinen Kind schon drinnen war. The tenacity of Lois was in Eunice. Die Hartnäckigkeit von der Lois war in der Eunike. The tenacity of Eunice was in Timothy. Und diese Hartnäckigkeit dann auch in Timotheus. And it was in this little boy. Und in diesem kleinen Neugeborenen. You don't know, we don't know wir wissen what nicht, we can do was wir for ourselves. Für uns selbst bewirken können. In light of the promises of God. Im Licht der Verheißungen Gottes. A godly discontentment. Eine göttliche Unzufriedenheit. Nobody's going to rob me of what God has promised me. Niemand wird mich dessen berauben, was Gott mir versprochen no hat. No unsaved religious leader is going to tell me. Kein ungeretteter religiöser Führer wird mir vorschreiben, that I don't have heaven as a gift. Dass ich den Himmel nicht als Geschenk hat. Nobody's gonna tell me, keiner wird mir vorschreiben, God doesn't have a calling for me. Dass Gott keinen Ruf für mich hat. I'm gonna listen to his word. Ich höre auf sein Wort. I'm gonna follow his word. Ich folge seinem Wort. And I will obey God rather than men. Und ich werde Gott eher gehorchen als dem Menschen. Imagine what we can do for ourselves. Stellen wir uns vor, was wir füreinander tun können. Imagine füreinander. What I'm sorry. Well, imagine what a woman in Mark 5 did for herself. Stellt euch vor, was eine Frau in Markus 5 für sich selbst bewirkt this hat. This woman had an issue of blood. Diese Frau hatte eine Bluterkrankheit. And she presses through the crowd. Aber sie drängt durch die Menge. And people are bumping her and she's und die Leute rempeln sie an. Und sie wird zusammengedrückt, sie wird gerempelt. And she's speaking to herself out loud. Und sie sagt zu sich selber, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren kann, bin ich geheilt. And she works her way up, und sie presst sich durch, sie kämpft sich durch it. Und sie berührt es. And suddenly she feels the healing. Und sie fühlt die Heilung durch den Körper. And the Lord stops. Und der Herr hält an. Hold it. Moment. What? Was ist somebody los? Touched me. Jemand hat mich berührt. What do you mean someone touched you? Was bedeutet das? Jemand hat dich Everybody's berührt. Touching you. Jemand, jeder kommt jetzt an dich an. I'm telling you guys, ich sage euch, Burschen, just touched me. Jemand hat mich berührt. I mean with tenacity. Ich meine mit Hartnäckigkeit. With tenacious faith. Mit hartnäckigen Glauben. I felt energy leave me. Ich habe gemerkt, wie Energie aus mir rausgegangen ist. Awesome. Das ist wirklich erstaunlich. I felt it leave me. Ich habe gespürt, wie sie and rausgegangen he's looking for the woman, ist. Und ich habe und er sah nach dieser Frau um. And there she is. Und da war sie nun. And she's trembling. Und sie zittert. And she explains the story. Und sie erklärt die Geschichte. And he said, "Woman, your faith." Und sie sagte, Frau, dein Glaube has made you whole. Hat dich wieder heil gemacht. What can we do for ourselves? Was können wir für uns selbst tun? What will the angels say to us? Was werden uns die Engel sagen? As we stand in line for the Bema seat. Wenn wir uns vor dem Richterstuhl Christi in der Schlange stehen. And we're 200 people from the Bema seat. Und es sind noch 200 Leute vor uns. Only 200 in front of me. Wow. Nur noch 200 I'm getting pretty far up in the line. Ich bin schon ziemlich weit vorn. One of the angels comes over. Einer der Engel wird kommen. Hey, I watched you down there. Hey, ich habe dich dort unten beobachtet. I'm blessed by what you did for yourself. Was du für dich getan hast dort unten, hat mich aufgebaut, you gesegnet. You went for it. Du bist darauf losgestürzt. You didn't listen to naturally minded people. Du hast nicht auf die natürlich Gesinnten gehört. You took God at his word. Du hast Gott bei seinem Wort genommen. I'm proud of what you did for yourself. Und ich bin stolz für das, was du für dich bewirkt hast. Proverbs 9:12. Sprüche 9:12. If you're wise, wenn du weise bist, you are wise for yourself. Dann kommt dir diese Weisheit selber zugute. If you're a mocker, wenn du ein Spötter bist, then you're a mocker for yourself. Dann richtet sich dieser Spott gegen and dich this selber. Kind of tenaciousness, und diese Art der Hartnäckigkeit, this godly tenacity, diese göttliche Hartnäckigkeit, to not let go. Nicht auszulassen. There was a girl in Judges chapter 4. Da gab es eine Frau in Richter Kapitel 4. There was a battle between Israel and the Canaanites. Da gab es eine Schlacht zwischen Israel und den Kanaaniten. The Canaanites were under Israel, Israel was under Canaanite domination. Israel war von den Kanaaniten dominiert. But God delivered the Canaanites unto the Israeli army. Gott hat die Kanaaniter aber in die Hände der Israeliter ausgeliefert. And Deborah was there and Barak. Und da war Deborah da und Barak. And Barak says to Deborah, "Will you go out to und the battle Barak with me?" Sagt zu Deborah, "Willst du mit mir raus in die Schlacht?" You need me, huh? Wir brauchst mich, was? Yeah, I think we're going to need you out there. Ja, ich glaube, ich brauch dich dort. You want me to bring a sword? Soll ich ein Schwert bringen? No, just come, please. Nein. Why? Warum? A tenacious woman. Eine hartnäckige Frau. Right? Of faith. Des Glaubens. She was radiating with it. Sie hat es ausgestrahlt. Just come with us. Komm mit uns. And she said to Barak. Und sie sagte zu Barak. Fine, I'll come. Ich komme, gut. But the glory won't be yours today. Aber die Herrlichkeit wird nicht dir gehören. The glory will go to a woman. Die Herrlichkeit wird zu einer Frau and gehen. And she wasn't speaking of herself. Sie hat nicht über sich selbst the gesprochen. Army overcame the Canaanite army. Die israelische Armee hat dann die Kanaaniter überwältigt. And the general or the captain of the Canaanite army. Der Kapitän der Feinde escaped. Entkam. And he was running. Lief. To an area where people knew him. In einen Bereich, wo man ihn kannte. Were kind of friendly to him. Leute von denen, die freundlich zu ihm waren. Und er schleicht sich in das Zelt einer Frau. But he made a big mistake. Macht aber einen Fehler. This was a tenacious woman. Diese Frau, die war hartnäckig. Now tenacity has nothing to do with my personality. Hartnäckigkeit hat mit meiner Persönlichkeit nichts zu tun. There is a natural kind of tenacity. Es gibt natürliche Hartnäckigkeit. We're not talking about that. Das ist heute nicht zur Diskussion. Not talking about getting things for myself by myself. Es geht nicht darum, Sachen mir selber zu verschaffen um meiner selbst willen. We're talking about getting all that God has planned for me. Sondern das alles uns zu bekommen, was Gott für uns geplant hat zu bekommen. And this guy comes into the tent of a woman named Jael. Und dieser kommt dann in das Zelt von einer Frau mit Namens Jael. And she welcomes him. Sie begrüßt ihn. Oh, hi, are you, kind of losing the battle or what's going on? Hast du die Schlacht verloren? Was ist passiert? Oh, yeah, yeah. Here, have a glass of milk. Ja, hier ein Glas Milch. And just kind of lay down right there and just rest. Leg dich hin, entspann dich. So she covers him real nicely, tucks him in. Sie deckt ihn schön zu, rollt ihn ein. He's most probably this massive kind of guy that looks like Arnold Schwarzenegger. Und er sieht vielleicht aus wie der Arnold Schwarzenegger. He comes bursting through the door. Er kommt und bricht durch den Eingang. Hide me, hide me. Verstecke mich. They're after me. Für die sind hinter mir her. Hallo. Where will I go? Wo soll ich jetzt noch hin? Just relax. Entspann dich. Setz dich hin. Thank you. Danke. I'm thirsty. Danke, ich bin durstig. Oh, I've got some nice milk right here. Ich habe da schönes Glas Milch. Just came out of the refrigerator here. Ist gerade aus dem frischesten Kühlschrank. Thanks. Danke. Yeah. Dankeschön. Ich bin müde. Yeah, just lay down ja, right here. Leg dich hin. Yeah, right here. Da unten. Thank you. Danke. He's sleeping away. She covers him real nice. Und er schläft ein. Sie deckt ihn wirklich schön gut zu. Then she does the most amazing thing. Dann tat sie das Erstaunlichste. She looks down at him. Sie schaut auf ihn. He's the enemy. Er ist der Feind. He's the general of the armies that were kept Israel in bondage. Der Oberbefehlshaber jener Armee, die Israel in Knechtschaft gehalten hat. This phlegmatic woman, und diese vielleicht phlegmatische Frau, you know, just kind of laid back and entspannt, sizing up the situation, und schätzt die Situation ein. Even made herself a cup of tea in between, you know? Vielleicht hat sie sich in der Zwischenzeit noch einen Tee gemacht, drank it. Trinkt ihn. Went over and got a nail that they do with, you know, for tents. Sie hat so einen Hering genommen, mit dem man eben Zelte spannt. Now the women were really good with this because they set the tents up all the time. Und die Frauen waren geübt darin, weil die machten ja die Arbeit des Zelteaufbaus. So she could hammer a nail like any carpenter could. Also sie hat Nägel so gut einschlagen können wie jeder Zimmermann. So she just goes over and picks sie geht one hin, up. Nimmt so einen Zelt. Flock oder so ein Zelt, einen Nagel, einen Dorn. Takes another sip of her tea. Trinkt ein bisschen Tee. Mm-hmm. Cleans her dress off a little bit. Staubt sich ab ein bisschen. Mm-hmm. She's just kind of humming to herself. Summt vor sich ein Liedl, summt ein Lied. She puts the nail right on his temple. Setzt den Nagel in der Schläfe an, den just Nagel. Sleep. Schlaf ruhig, schlaf ruhig, schlaf ruhig. Mm-hmm. And then this smile just goes. Dann dieses Lächeln. How? She drives the nail into his temple. Sie schlägt den Nagel durch die Schläfe. Through his brain. Durch das Gehirn. Out the other side. Auf die andere Seite raus. Into the ground. Und verankert ihm im Boden den Kopf. That's not all. Aber das ist noch nicht fertig. Then she goes outside her tent. Dann geht sie aus dem Zelt heraus. Maybe sipping her tea. Trinkt, macht einen Schluck Tee. With a little cake. Mit einem Kuchen vielleicht. Und die israelische Armee kommt heran und es zittert der Boden. Has anyone seen Sisera? Hat jemand den Sisera gesehen? We're looking for Canaanites. Wir suchen nach Kanaaniter. From the battle. Von der Schlacht. Oh, I'd like to show you something if you have any time, sir. Oh, wenn Sie Zeit haben, lieber Herr, kommen Sie mit Might mir. Might be interesting for you. Vielleicht interessiert Sie right das. In here. Hier bei mir drinnen. Come on in. Kommen Sie herein. She kind of walks in, she's sie sipping her tea. Rein, sie schlürft Tee. What do you think of this? Wie gefällt dir das? The guy comes in, what? Der kommt rein und sagt, oh my God. Oh, Gott. What happened? Was ist da passiert? This was unbelievable. Sehr unglaublich. He was nailed right to the ground. Ja, festgenagelt am Boden. By maybe this phlegmatic woman. Von einer phlegmatischen Dame. Did I do good? Habe ich das gut gemacht? You did real good. Ich glaube schon. Real good. Das war gut. A tenacious woman. Eine hartnäckige Frau. Right? Who was God-fearing. Die gottesfürchtig war. I just want to end with this. Ich möchte damit aufhören. Don't settle for less. Lasst, gebt euch nicht mit weniger zufrieden. God has a lot for us. Gott hat viel für uns. Be a tenacious believer. Sei ein hartnäckiger Glaubender. You don't know what you can do for yourself. Du weißt gar nicht, was du alles für dich selber bewirken kannst. I told the story this morning and I'll close with this. Diesen Morgen habe ich diese Geschichte erzählt und damit schließe ich jetzt auch ab. When I was in Bible college 1981. 1981 in der Bibelschule. I was 22 years old. Ich war 22. And I very much admired my one of my roommates. Und einen meiner Zimmerkollegen habe ich sehr bewundert. There was 14 of us in the room. Insgesamt waren wir 14 in diesem Schlafsaal. I was the head of the dorm. Und ich war das Oberhaupt in diesem Schlafsaal. But there was an older guy. Da war ein älterer Mann. Who I very much admired. Der war älter wie ich und ich bewunderte ihn sehr. He knew the word. Er kannte das Wort. He was sure. He was a man of God. Er war ein Mann Gottes. And I thought, I want to be like this guy somehow. Ich dachte mir, irgendwie möchte ich so wie der werden. Prayer, Gebet, Bible, Bibel, investment. Investieren. He has everything that I don't have. Er hat alles, was ich nicht habe. I wish to God I could have. Und was ich von Gott erflehen würde, dass ich es gerne hätte. And I said to myself, und ich sagte mir selber, when he graduates, wenn er abschließt sein Studium und eine Gemeinde gründet, I'm gonna be his song leader. Dann bin ich sein Gesangsführer. And then graduation came. Dann kam eben der Bibelschulabschluss. And someone said to me, did you hear the news? Jemand fragte mich, hast du das schon gehört? I said, no. Nein, was denn? They said, so and so is not going to be a pastor. So und so wird nicht Pastor. Or missionary. Oder Missionar. He's leaving. Sondern er wird weggehen. He's going away to college. Geht weiter studieren. To do something else. Um irgendwas anderes zu machen. Now this is fine. College is fine. Das ist schön. Also studieren, das but ist for, for this guy? Aber für den? I went to the dormitory. He was sitting there on the bed. Ich bin zurück in das Schlafzimmer. Der saß auf seinem Bett dort. I went over to him. Bin zu ihm hin. I said, "Is it true?" Und fragte, ist das wahr? I said, "You leaving?" Du gehst einfach weg? Yeah. Ja. I said, "You're not going to be a missionary?" Du wirst kein Missionar werden. A preacher? Ein Prediger. You're not going to start your own church? Du wirst nicht deine Gemeinde gründen, deine eigene? No. Nein. I said, "Why?" Warum? He looked down. Er sah am Boden. He looked up at me. Sah mir in die Augen. And he said, und sagte, I don't want the responsibility. Ich will die Verantwortung. It's nicht. As simple as that. So einfach. I was speechless. Ich war sprachlos. I just walked out. Bin rausgegangen. Went out the door. Raus bei der turned Tür. Left. Links. Turned left again. Wieder links. Was walking down through the woods. Durch den Wald. Looked into heaven. Sah auf in den Himmel. And I said, God. Und sagte, Gott. I am not worthy. Ich bin nicht würdig. But if you give me the ball. Doch wenn du mir den Ball gibst. I will take the responsibility. Ich nehme die Verantwortung. I'll do it. Ich tu's. I know I'm not worthy. Ich weiß, dass ich nicht würdig but I'll bin. Do it. Aber ich tu's. And from that moment on, und von dem Moment an, something happened to my heart. Passierte etwas in meinem Herzen. This tenaciousness, diese Hartnäckigkeit, was born. Wurde geboren. This kind of like an anger. Dieser irgendwie fast Ärger. This pitbull kind of an attitude. Diese Pitbull-Terrier-Einstellung. If those who are gifted, wenn die begabt sind, if those who are talented, wenn die talentiert sind, don't want to do it, es nicht tun wollen, then let me try. Dann lass mich doch versuchen. I can learn along the way. Ich kann lernen am Weg. Just give me an opportunity. Gib mir die Gelegenheit. And God did. Und Gott tat es. And that's why I'm here today. Deswegen bin ich hier heute da. Tenacity, Hartnäckigkeit, a godly stubbornness. Göttliches Starrsinn, so Starrköpfigkeit, sodass ich wirklich alles bekomme, was Gott mir je versprochen hat, in, this life, in diesem Leben and in the life to und come. In dem zukünftigen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you for our mothers today. Ich danke dir für unsere Mütter heute. I thank you for what they impart to our children. Danke, was sie an unsere Kinder weitergeben. Thank you for the tenaciousness that we see in this room. Danke für die Hartnäckigkeit, die wir in diesem Raum sehen. A godliness. Eine Gottseligkeit. People who don't miss service. Leute, die Gottesdienste nicht auslassen. People who edify. Leute, die aufbauen. People who read their Bibles. Leute, die ihre Bibeln lesen. People who pray. Leute, die beten. People who want everything God wants. Leute, die all das wollen, was auch Gott will. If you're here tonight, wenn du hier bist heute Abend, and you've never received Jesus Christ, und du hast noch nie Jesus Christus empfangen, pray with me. Dann bete mit mir. For eternal life. Für ewiges Leben. John the Baptist said, "This is the Lamb of God." Johannes der Täufer sagte, dies ist das Lamm Gottes. Who takes away the sin of the world. Das die Sünde der Welt wegnimmt. Put your faith in the Lamb of God. Setz deinen Glauben in das Lamm Gottes. Let him take away your sin tonight. Lass ihn deine Sünde wegnehmen heute Let's Abend. Let's pray. Beten wir. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Be my father. Sei mein Vater. Accept me as your child. Nimm mich an als dein Kind. Wash me clean. Wasch mich sauber. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesus Christus. I am receiving eternal life. Ich nehme ewiges Leben an. That you have promised. Das du versprochen hast. By faith. Durch Glauben.